Das Grundeinkommen reist nach Brüssel. So heißt unsere heutige Sendung. Uns, das ist die Redaktion für das bedingungslose Grundeinkommen, Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Uns, das ist heute im Studio die Redaktion Sabine Heißner, Jürgen Greiner und Jochen Balzer. Der steht selber. Und wir haben heute einen Gast bei uns. Wir begrüßen und freuen uns auf Bernhard Meisel. Hallo. Ja, in der Technik werden wir begleitet vom Günter Bauer. Und was haben wir heute so als Themenpunkte bei das Grundeinkommen reist nach Brüssel? Zum einen mal der Weg von der Europäischen Bürgerinitiative zum Kongress nach Brüssel. Das ist Bernhards Weg vielleicht. Über die Europäische Bürgerinitiative hatten wir ja im Februar in unserer Sendung berichtet gehabt. Da hatte uns Otto Lüdemann erzählt gehabt, was dort als Ergebnisse herausgekommen waren und wie es da vielleicht weitergeht. Und genau davon dann von den Eindrücken von der Stadt Brüssel, von dem Umfeld, dann von der Konferenz, die dort stattgefunden hat, zum Thema Unconditional Basic Income, Emancipating European Welfare, also die Gleichberechtigung der europäischen Wohlfahrt, und dann das Dilemma zwischen dem Grundeinkommen und der EU, dem Konzept der Europäischen Union. Das werden so unsere Themenschwerpunkte sein. Und ja, am Schluss, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir dann wie immer noch ein paar Hinweise, Tipps und Termine. Aber bevor wir jetzt ganz trocken in die Thematik einsteigen, erstmal ein bisschen was Erfrischendes. Wir hören Musik, und zwar der Interpret ist The Freak Fandango Orchestra und der Titel El Mariachi. Just for an hobby chap. And then I saw her in the crowd, and I looked her in the eyes. One day the moon it kissed from eternity, smiled before she laid me down. Tear me to pieces, break my heart and run away, and smile before she laid me down. Ja, ihr habt ja gehört, dass wir heute einen Gast bei uns haben. Lieber Bernhard, ich begrüße dich ganz herzlich heute Abend. Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist. Hallo Sabine, ich freue mich auch, dass ich da bin. Sehr schön. Wir haben das natürlich alle ein bisschen vorher geübt, damit das hier nicht so trocken wird heute Abend. Ich stelle den Bernhard euch jetzt allen ein wenig vor. Er begleitet uns in unserer BGE in München schon sehr lange und ist ein sehr aktiver Mensch. Oh, also, danke. Ja, sehr gerne. Ich bin ja froh, dass es dich gibt und in unseren Aktionen, die wir auf der Straße durchführen oder bei unseren Kongressen sehr tatkräftig dabei bist. Und er hat noch etwas Spezielles. Bernhard ist unser Spaziergänger. Er geht mit Ihnen spazieren, wann immer und wo immer Sie wollen und unterhalten sich über das BGE und andere Themen auch noch. Und Sie können das als Thema, als Termin auf unserer Website unter Spaziergänger eintragen und dann wird er sich bei Ihnen melden. Genau. Bernhard war jetzt eben in Brüssel, das war im April, und hat dort einige Eindrücke mitgebracht. Aber nicht als Spaziergänger. Also. Das wäre ein bisschen arg weit gewesen. Dann hätten wir eine andere Aktion einführen müssen vorher, glaube ich. Genau. Du hast, bevor du da überhaupt hingefahren bist und überhaupt diesen Impuls in dir hattest, Unterschriften für das EBI gesammelt zum BGE. Das hatten wir in unserer Februarsendung. Das hatte euch schon der Jürgen, glaube ich, erzählt, dieses Thema bereits. Und ja, erzähl mir doch bitte oder berichte einfach, wie es dir dort gegangen ist, welcher Impuls dich wirklich getragen hat, dorthin zu gehen. Naja, also zunächst mal habe ich, wie viele andere, wir haben uns in der Fußgängerzone, ich sage jetzt mal, ausgetobt. Wir haben die Leute angesprochen. Vielleicht haben wir es am Anfang so, das lief, die ganze Aktion, die Unterschriftensammlung lief ja ein Jahr. Und dann haben wir vielleicht am Anfang das sehr zögerlich angegangen, aber zum Schluss doch dann immer intensiver. Und da habe ich auch so gefühlt, dass da gibt es noch einen Endspurt. Aber dann hat das Ganze ja nicht gereicht. 1 Million Unterschriften, das hat sich dann schon abgezeichnet, dass das wohl nicht klappen wird. Ja, da war ich schon mal erst mal enttäuscht. Okay. Ja, das wäre ich auch gewesen. Ich glaube, das ging aber uns allen ein wenig so, dass wir... Ja, wir hatten so die Hoffnung, dass etwas in die Welt gesetzt wird, etwas Neues. Genau. Ja. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer. Die 1 Million Unterschriften, wenn man die gekriegt hätte, was wäre dann passiert? Mit dieser 1 Million Unterschrift hätten wir eine Möglichkeit gehabt, dass unser Thema in Brüssel wahrgenommen wird und dass die Europäische Kommission sich mit dem Thema befasst. Die muss sich dann befassen. Die muss sich damit befassen, genau. Mhm. Ja, ich hatte in den Straßengesprächen hatte ich schon das Gefühl, dass da viel Interesse da ist. Also die Leute, die haben wissen wollen, was, oder es war das Interesse einfach, auch mal etwas in Brüssel bewegen zu können. Auch wenn es nur was ganz Kleines ist, ja. Das war schon interessant, dieser Und das war dann auch letztendlich dein Impuls, dorthin zu fahren, als du das gehört hattest, ne? Ich wollte dorthin fahren, um einfach auch Öffentlichkeit zu sein. Ich wollte mit dabei sein, weil ich gemerkt habe, jetzt, es geht noch irgendwie weiter. Es geht weiter in europaweit. Und da habe ich mir einfach gedacht, das möchte ich weiter, da möchte ich einfach vor Ort sein und darüber berichten können. Ja, genau. Und die Stimmung dann auch einfach. Ja, sehr gut, genau. Mhm. Und ihr seid dann zu zweit hochgefahren, genau, ihr habt dann dort auch eine Unterkunft gefunden, ihr habt euch dann die Stadt angeschaut auch natürlich, das kommt dann ein bisschen später, glaube ich. Ja. Aber, genau. Okay, der Junge darf. Hingefahren bist du ja dann zu der Veranstaltung von der Europäischen genau, Kommission. Genau, das war diese UBIE, Unconditional Basic Income Europe, die sich in den Räumen ja, von dem Europäischen Wirtschafts- und Sozial Komitee oder Ausschuss. Genau, dankeschön. Ja. Ja. trafen und dieses... Und das war jetzt einfach der Weg dann dorthin. Also das war schon spannend. Also diese ganze Situation da in Brüssel zu erleben. Wer hat die eigentlich veranstaltet? Also wer sind die Initiatoren dieses UB? Wie heißt das nochmal? UB? Oh meine Güte. UBIE. Oh, danke. Ja, das sind einfach Leute, die aus den einzelnen Initiativen, den nationalen Initiativen sich zusammengeschlossen haben, die teilweise erst den Schwung gekriegt haben durch die Sammlung der Unterschriften. Mhm. und die sich da teilweise in manchen Ländern wirklich erst in kürzester Zeit gebildet haben. Ah ja. Ja. Und dann gleich so eine Riesenveranstaltung veranstaltet haben, genau. Genau. Ne? Mit wie vielen Personen hast du dort getroffen? Weißt du das in etwa? Also ich hatte, ich habe gelesen, es waren 180. Alle? Also 180 immerhin. Teilnehmer. Und das ist doch schon das was. Das war schon, ja, also eine Veranstaltung, die in Englisch stattfand. Also eine richtige Konferenzsprache. man sprach über Mikrofone miteinander. Man saß in einem Saal, da hat man wirklich so das Gefühl gehabt, das ist diese Brüsseler, ich sage jetzt nicht Bürokratie, aber diese Apparat, ja. Genau. Ja, genau. Und ich glaube, es war auch ein fensterloser Raum. Kann das sein? Ich weiß, dass es da ganz viele fensterlose Räume gibt in unserem europäischen Parlament. Ja, und auch so Sicherheitsschleusen. Also man kommt sich da ein bisschen vor wie am Flughafen. wird man so mit seinem Gepäck durchleuchtet. Aber dann ist es eigentlich... Aber das ist auch schon ein merkwürdiges Gefühl. Ne, wenn du es ist ein merkwürdiges Gefühl, aber eigentlich überwiegt das Interessante einfach. So eine Atmosphäre... Das ist Europa dann auch. Das ist, das fühlt sich so an, wie man sich's vorstellt, und fühlt sich auch so an, so vielfältig und auch gleichzeitig fremd, weil wir das ja nicht gewohnt sind, so mit so wahnsinnig vielen unterschiedlichen Völkern auf einem Platz zu sein. Fremd, und trotzdem gibt es ganz viele Menschen, die dann in irgendwelchen Richtungen laufen, jeder hat irgendetwas, und man kreuzt sich dann vielleicht gemeinsam in der Kantine dann. Ja, das ist ja wie bei Flugzeugen, die sollten sich mal lieber kreuzen und nicht treffen, das ist immer ganz wichtig, genau, sonst stürzen die nämlich ab. Ich fand es ja auch interessant bei dieser Petition selber, ne? Dann zum Schluss ist ja dann Awaz eingestiegen. Und dann konnte man ja im Internet das so verfolgen, wie dann die Stimmen reinkamen. Ne? Und wo man dann so gemerkt hat, wo die Stimmen herkamen. Und das war auch sowas, wo für mich dann so ein bisschen Europa spürbar war. Ne? Ja. Also, weil eben dann immer Bulgarien und dann Kroatien und Spanien, Spanien. Ja. Und man irgendwie, und so kann ich auch gut verstehen, dass du da angesprochen warst. Also, wenn dann jetzt anschließend an dieses Ereignis eine Einladung kommt. Ja, genau, ja. So. Wollen die da eigentlich länger weiterarbeiten mit dieser Initiative? Oder war das irgendwie eine Art Gründung? Oder? Das war das zweite Treffen eigentlich. Die Gründung, die hatte kurz davor stattgefunden. Und dann dieses zweite Treffen, das fand dann in diesen Räumen von dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialforum statt. Die machen das auch. Das ist so ein Nebenorgan der Europäischen Union, die keine Entscheidungsträger sind, aber die so die Stimmungen auffangen, die so in Europa sind, bei den Nichtregierungsorganisationen, aber damit das europäische die Verwaltung nicht so im luftleeren Raum schwebt, oder das ist jetzt falsch gesagt, aber dass die einfach auch mitkriegen, was der normale Bürger denkt. Also ein bisschen ein Sensorium für zivilgesellschaftliche Entwicklung. Genau, ja. Genau, so ist das gedacht, ja. Na, dann wollen wir doch mal schauen, ob die Musik uns hier auch ein bisschen Europa bringt. Ich sage den nächsten Titel an. Der Interpret ist Grrr en Famille und der Titel ist Roots Culture. A long, long, long roots culture with a Jamaican song in the French Highway. It's a long, long, long roots culture with a Jamaican song in the French Highway. Yo, yeah, yo, J'ai appris à aimer le reggae grâce au groupe français qui lui ont donné la French Highway. Le guitare saccadélique est clair, harmonisé. La basse présente et balancée, le chant puissant et engagé. Ce mic, ma patrie n'est jamais dans l'oubli. Et c'est juste bon pour chaque qu'on chante. Le waka, so long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long, the long reggae de Jamaïque quand j'ai découvert Bob Marley. J'ai été époustouflé. Tant de bonnes vibrations, tant de grandes convictions. J'en fous tant d'abalement, mais aussi bien que la terre est ronde et l'impact tourne et les gens l'entendront. Et peut-être que les yeux, ils souffriront. C'est inspiré de tes prophètes, de les français. Je le reggae. So French, Irish, give me style. Ja, wir haben heute Bernhard Meisel zu Gast und Bernhard Meisel war am 10. April in Brüssel gewesen bei der Konferenz im Rahmen der Europäischen Union zum Thema Grundeinkommen. Und ihr seid das war am Samstag, glaube ich, gewesen, die Veranstaltung, oder an welchem Wochentag? Das war Donnerstag. Genau, ja. Und ihr seid schon am Mittwoch hingefahren. Das brauchten wir, das waren 800 Kilometer. Und habt dann noch den Tag danach nach der Konferenz zurückgereist. Das heißt, also ihr habt ein bisschen Zeit in Brüssel verbracht. Ja, wir haben nicht viel Zeit gehabt, außer der Konferenz, die war ja den ganzen Tag. Mhm. Aber wir haben uns dann schon auch noch umgeschaut und das war so auch wirklich eine interessante Eindrücke. Also, ja, was waren das für Eindrücke? Das ist ja auch das ganze Umfeld, in dem die Europäische Union dann ein Stück weit abläuft und in dem die Konferenz dann auch abgelaufen ist. Ja, genau. Ist. Also zunächst haben wir einfach mal, als wir so die ersten Eindrücke, wir haben erstmal die Innenstadt gesucht und so alles, was so Zentrum ist, wir sind dann zum... Dieses alte historische, sehr schönes Zentrum, da um diesen Grote Markt heißt das, dieses Zentrum, das ist so der Grand Place. Ja, das ist interessant, das ist immer zweisprachig. Also ich lese ein Schild und kann wunderbar in zwei Sprachen mich informieren, was das hier ist. Und da sind halt dann, Also alles ist in Französisch und in Niederländisch angegeben als Sprache. Genau, und Belgien hat drei Amtssprachen, auch noch das Deutsche dann noch dazu. Ja, das habe ich jetzt nicht so wirklich wahrgenommen. Zumindest in Wikipedia steht es drin. Ja, okay. Im Osten. Der Belgien, such. Ja, gut. Ja, nee, das kann schon sein. Wir sind dann einfach rumgelaufen und haben uns von der Stimmung tragen lassen, haben dann, ich sage jetzt mal, es gibt so drei große Zentren. Also diese Altstadt, dann gibt es dieses im Norden im Osten ist dann dieses europäische Zentrum. Ganz im Norden ist dann noch das Atomium, das ist auch so ein moderne, also ich glaube von 1958, von der Weltausstellung. Genau. Und dann im Süden, das ist dann so eine ärmere, also da spürt man Armut. Also da ist irgendwo dann hinterm Bahnhof, hinterm Südbahnhof, da merkt man, da sind die Häuser einfacher. Teilweise sind dann auch die Straßen verschmutzter, die Häuser sind mit Parolen verschmiert, teilweise sind die Scheiben eingeschlagen. Ich bin dann in der Früh, weil ich noch einen Kaffee wollte, bin ich ein bisschen rumgelaufen. Da. Also ihr hattet das Quartier gehabt in diesem ärmeren... Wir hatten uns eine relativ günstige Pension ausgesucht und die war dann halt da so in der Nähe von diesem südlichen Bahnhof. Und da sind wir dann einfach, ich hatte einen Kaffee in der Früh gesucht und da fiel mir dann auf, dass in den Hauseingängen ganz häufig Leute noch schliefen oder übernachtet haben und das war im April, das war kalt, also war nicht mehr Winter, aber trotzdem sehr frisch und da haben wir schon gedacht, okay, das ist auch eine Facette, auch ein Bild von Brüssel und das ist ja auch das Thema, was auch so mit dem Grundeinkommen uns bewegt. Schon erstaunlich, dass so ein zentraler Sitz von einem so großen einer so großen Institution, Europäisches Parlament, Europäische Administration, da müsste eigentlich doch genügend Einkommen geben, genügend Wohlstand, sodass es allen Menschen gut gehen sollte, zumindest so in der Stadt von Brüssel. Aber vielleicht hat es auch so ein bisschen kulturelle Hintergründe, geschichtliche Hintergründe, die damit in Verbindung stehen. Und Jochen, unser Geschichtskenner, du kannst noch ein bisschen uns zu Brüssel, zu seinem kulturellen Kontext vielleicht ein bisschen was kurz sagen. Naja, wo der Bernhard uns das bei der Vorbereitung der Sendung erzählt hat, da dachte ich mir, dieses Bild, also dieses starke Auseinanderfallen der Schichten der Gesellschaft, ne, mit krasser Armut auch als normaler Teil des gesellschaftlichen Lebens und dann extremem Reichtum auch und eine ausgeprägte Herrschaft von oben sozusagen, die ja dann meist mit sowas zusammenhängt, das ist schon charakteristisch für katholisch oder postkatholisch gebliebene Gesellschaften, postkatholische Gesellschaften. Und da gibt es auch so eine Querverbindung im Sozialen, würde ich sagen, zu den Ausläufern des Aristokratischen, des Feudalen. Und dann dachte ich mir halt, das wird da schon so passen. Und dann fragte ich mich, ja, hat eigentlich dieses Brüssel, wo ja inzwischen längst so eine Art Stichwort geworden ist, hat eigentlich der Ort etwas mit dem zu tun, was aus Europa zunächst mal geworden ist? Also ich habe ja die Hoffnung, dass aus Europa noch was ganz anderes wird. Deswegen sage ich zunächst. Aber dann musste ich feststellen, wahrscheinlich, da gibt es schon Querverbindungen. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wurde deswegen Brüssel gewählt, weil es diesen Hintergrund hat, oder inwieweit hat Brüssel jetzt das Ganze auch geprägt? Aber eins ist erstmal klar, dass der frankophone Hintergrund etwas zu tun hat mit dieser Art von selbstsicherer Bürokratie. Ich meine, das kann man auch in Frankreich beobachten, also dieser selbstgewissen Bürokratie. Und das andere ist eben, dass Brüssel Zentrum war der katholisch gebliebenen Niederlande. Das war dann im 16. Jahrhundert, da brach das auseinander. Der Norden hat eben eine viel demokratischere Tendenz, ne, dazu eben dann protestantisch, das verband sich, hat ein bisschen auch einen Anklang an das Schweizerische, und dann musste der Norden ja dann 80 Jahre gegen die Spanier Krieg führen, um sich da frei zu kämpfen. Das sind dann die heutigen Niederlande. Mhm. Ja. Und der Teil des Benelux-Gebietes, der bei Spanien blieb, da war die Zentrale Brüssel. Und das war der Ort, wo die spanischen Statthalter residierten, Generalstatthalter oder wie die hießen. Herzog Alba ist mir da noch in schrecklicher Erinnerung. Ja. Meine holländische Großmutter hat davon erzählt, da wurden dann Leute hingerichtet und so weiter. Also das war schon ein hartes Regiment. Mhm. Und letztlich blieben aber die Holländer unversöhnlich und haben es dann auch geschafft. Es war so einer der ersten Guerillakriege sozusagen. Die Waterreisen und so, also die haben dann schon dafür gesorgt, dass Spanien aufgeben musste. Und das, also im Westfälischen Frieden wurde dann die Unabhängigkeit der Niederlande anerkannt. Und der Süden, der ging dann noch im 18. Jahrhundert an Österreich. Da starb dann die spanische Linie aus, der Habsburger. Und dann gab es österreichische Niederlande, bis dann Napoleon diese Sache beendete. Aber so merkt man, also da sind schon große Nord-Süd-Unterschiede. Und Brüssel war immer so das verwaltungsmäßige Zentrum, ne, einer eher sozialgeschichtlich gesehen reaktionären Sicht auf die Dinge. Ne. Natürlich ist es auch so ein charakteristischer Übergangsort, ne, zwischen dem romanisch geprägten Teil und dem eher germanisch geprägten Teil Europas. Also es ist schon verständlich, dass das eine wichtige Rolle spielte dann. Also Brüssel ist ja 1958 Sitz der Europäischen Union geworden. Wahrscheinlich hieß es damals noch nicht EU, sondern wahrscheinlich Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, EWG. Und das war just auch jenes Jahr, in dem die erste Weltausstellung nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat, zu der dann das Atomium gebaut worden ist. Und wahrscheinlich hat man ein Land gewählt, das eben keine Großmacht ist, à la England, Frankreich. Deutschland wäre sowieso nicht in Frage gekommen als ein Sitz zu dem Zeitpunkt. Und dann hat man eben ein Land genommen, das relativ frankophon, hast du es genannt, also mit Frankreich doch eine Verbindung hat, kulturell oder sprachlich und zumindest mal in Teilen, und hat dort die europäische Institution dann etabliert. Ja, Gleich wollen wir mal uns wirklich der Konferenz widmen und dort schauen, was dort alles so stattgefunden hat. Zuvor hören wir Musik, und zwar der Interpret heißt And on Wax und der Titel Trapped in Blue. Gut, ich habe gerade, der Jürgen hat mir hier ganz schnell was übersetzt. Der Untertitel von dieser Konferenz hier mit Unconditional Basic Income war nämlich Emancipating European Welfare. Das können viele Leute übersetzen, aber ich sage es trotzdem gerne, gleichberechtigende europäische Wohlfahrt war der Untertitel dieser Konferenz, weil der Bernhard am 10. April in Brüssel gewesen ist. Und ja, wir hatten ja schon gesagt, wer eingeladen hat. Und ja, wie darf ich mich denn eigentlich fühlen, wenn ich das erste Mal in die Europäische Union, in die Räume gehe und durchsucht werde und dann in einem Riesenraum hineinkomme? Ja, das sind ja auch alle Völker da. Wie ist das dann? Ja, also zunächst mal ja, einerseits befremdlich, ja. Man hat so das Gefühl, ja, das ist jetzt so eine Konferenz in Englisch und muss man sich erst mal zurechtfinden. Und dann sage ich mir, okay, das sind alles Leute, denen das Grundeinkommen wichtig ist. Und also ich muss mich erst mal so ein bisschen sortieren, orientieren und dann war ich so offen, dann einfach zu beobachten. Es ist schon so, dass da manche sich schon sehr geschickt auf diesem Parkett dann bewegt haben und ich aus meiner regionalen Initiative in München da jetzt erstmal schauen musste. Wir haben uns dann irgendwo in die dritte oder vierte Reihe gesetzt, also nicht ganz hinten, aber auch nicht ganz vorne. Und dann haben wir einfach mal verfolgt, was so Sache war. Wir hatten davor schon ein bisschen gesprochen mit anderen, eine Österreicherin, die dann mit Vertrautes der wir jetzt vertrautes, ja, und dann ging halt die Konferenz los. Es war ein sehr straffes Programm. Also es waren viele verschiedene Redner, teilweise mir bekannte Namen, überwiegend aber mir nicht bekannte Namen aus verschiedensten, auch vielen osteuropäischen Ländern. Es gab schon so die Absprache, dass die Ansprachen, Reden recht kurz waren, damit möglichst viele Leute drankommen. Und War das irgendwie schriftlich festgehalten oder wurde das so angesagt, wie ich das immer im Fernsehen sehe, wenn die dann da alle vor also sich wir vorstellen hatten, wir hatten und so, eine Minute kriegen? Wir hatten so einen Plan, wie der Tag ablaufen sollte. Es fing um 9.30 Uhr an und war bis 17.30 Uhr geplant. Und das war auch ziemlich pünktlich, wurde dann auch wurde auch hier an dem Plan festgehalten. Die Kaffeepausen und das war auch vorgesehen und da waren dann Möglichkeiten. Es wurde immer so zwei, drei Vortragende und dann gab es die Möglichkeit dazwischen Fragen und dann ging es aber auch gleich wieder weiter. Genau, so werden wir regiert. Ganz straff. Sonst ist es, glaube ich, auch nicht machbar. Aber das war jetzt einfach auch das Spannende, dass man wirklich so viele Leute gesehen hat, so viele Leute erlebt hat und die, von denen man jetzt einfach mal was gehört hat. Gerade bei der Sammlung der Unterschriften, da war dann auffällig, dass zum Schluss noch mal so wirklich in Bulgarien, wo man davor die überhaupt nicht das Thema Grundeinkommen hatten und dann plötzlich zum Schluss so viele Leute plötzlich dort Unterschrieben haben, genau. Ja. Und du weißt natürlich auch, woher das kommt, gell? Ich habe das dann schon mitgekriegt, erst mal früher aus den, vom Hörensagen oder aus den Zeitungen oder wie die Abstimmung war. Da hat dann tatsächlich eine Gewerkschaft und da der Gewerkschaftsführer, wie heißt der jetzt, aus Bulgarien, der hat seine Mitglieder aufgerufen, hat das Grundeinkommen als einen sinnvollen Beitrag gesehen und hat dann aufgerufen oder alle Mitglieder angeschrieben, sie sollen doch für diese Initiative stimmen. Und das waren wahnsinnig viele und das waren eigentlich die allerhöchsten, die gestimmt Plamen hatten. Plamen Dimitrov. Ja, du sagst es, wie der hieß. Es war ein Herr Plamen Dimitrov. Genau. An solche Worte müssen und uns der, auch und der hat fünf Minuten gesprochen und das war so klipp und klar, also in seinem bulgarischen Englisch. Es hat ihn überzeugt und dann hat er das einfach weitergegeben und die Leute haben dann so abgestimmt. Der stand da voll dahinter und hatte das Vertrauen. Und es ist erstaunlich zu sehen, wie aus der Gewerkschaftsbewegung so eine Stimme zu Wort sich meldet. Ja, dann war ja auch noch so die Nachricht, ich habe ja auch in dem schriftlichen Protokoll das dann gelesen von Spanien, ne, dass da also in Anknüpfung an diese europäische Initiative jetzt eine nationale Petition losläuft. Dieses ganze Jahr bis Januar haben die da Zeit, 500.000 Unterschriften. Und da geht es dann darum, einen Gesetzentwurf vorzuschlagen, dass eben in schrittweise das bedingungslose Grundeinkommen in Spanien eingeführt wird auf dem Hintergrund der jetzigen Massenarbeitslosigkeit und der schweren ökonomischen Erschütterung dort. Ja. Und da ist wahrscheinlich auch so, da sind dann die europäischen Beispiele, auch wenn, gut, nicht die europäischen Erschütterungen, aber in der Schweiz diese Abstimmung, das bewirkt ja auch natürlich was. Das sehen dann andere, auch. Das hat auch so einen Vorbild oder Nachahmungseffekt. Genau. Also es ist ja auch die Demokratie angesprochen worden in dieser, also das habe ich dann auf YouTube kann man fast alle Beiträge, nee, sogar alle Beiträge sehen von dieser Veranstaltung, und es gibt auch Redeauszüge, die Sie sich dann ausdrucken können, und es war unter anderem auch die Demokratie ein Gespräch, was sich ja jetzt nach der Wahl, die am 25. abgelaufen ist, ein ganz wichtiges Thema finde, damit die Demokratie und so weiter erhalten bleibt, auch damit das BGE dann endlich irgendwann mal eingeführt wird, europaweit. Wenn du das so schilderst, wie war da so in die Richtung dein Eindruck? Also ich habe Gerald Heffner erlebt, der hat praktisch gesagt, dass das unbedingt zusammengehört, die direkte Demokratie, diese Partizipation und das Grundeinkommen. Das eigentlich geht es gar nicht, das eine ohne das andere. Ja, das ist, also ja, das, genau. Das war so seine Aussage. Da gab es ja auch noch so einen interessanten Soziologen, David Casasas, wie man ihn ausspricht, keine Ahnung, aus Barcelona. Und der hatte so den Begriff der faktischen oder effektiven Demokratie. Ne? Und der hat eben auch darauf hingewiesen, dass eigentlich ohne, also bei den gesellschaftlich-wirtschaftlichen Verhältnissen, die wir jetzt haben, eigentlich ohne Grundeinkommen eine tatsächliche Demokratie nicht möglich ist. Also weil die Menschen einfach auch die Möglichkeit haben müssen, zu unakzeptablen Verhältnissen Nein zu sagen, ne? Weil sie eine eigenständige Grundlage brauchen, wirtschaftlich. Ja, demokratisch müssen wir jetzt mal, glaube ich, hier die Musik ansagen, damit wir nochmal weiterkommen. So, der nächste Titel heißt Au Temps pour moi von dem Interpreten DJ Extreme Killer. Extreme Killer, au temps pour moi, écoute ça. Matière réflexion. Ça fait trop d'années qu'on essaye de vous entuber. Ça fait trop d'années que j'essaye de vous réveiller. Ça fait presque 20 ans que le mur s'est effondré. Berlin 89, le jour des nations nous ont coulé. J'ai grandi en voyant la marche blanche. J'ai grandi quand on creusait encore sous la Manche. J'ai grandi quand l'URSS n'était pas complètement flanche. J'ai grandi quand un arbre ne s'appelait pas branche. J'ai vu deux bouches à la tête des USA, deux connards à la tête de beaucoup trop de soldats. Il n'y a jamais eu de paix depuis la Seconde Guerre mondiale. Voici ce qui fut oublié, Coréen de Chine ou même Vietnam. Du centre de sang pour faire tourner là-haut. Du 100% rappel avec la mort au bout. De la vérité j'en ai avant car j'ai marché sous trop de cendres. Coupez les autres merdes, il est temps de m'entendre, il est temps pour vous de comprendre. Il est temps de s'élever, temps de voir la vérité. Temps pour la révolution, temps de remplacer ces cons. Un temps pour chaque chose, c'est le temps pour ma prose. Temps de me faire entendre, temps de tout entreprendre. Il est temps de changer, il est temps d'écouter. Temps de tout éclater, temps de prendre les armes. Temps d'effacer les larmes, temps de se souvenir du chemin des dames. Temps de se souvenir que trop de tombes remplacent des âmes. Ce monde n'est pas fiable car dirigé par trop d'imbéciles. Ici l'encadrement n'est pas d'amour mais fait par des missiles. Si tu m'entends maintenant, c'est qu'il est déjà trop tard. C'est que le monde a franchi une limite qui nous plonge tous dans le noir. Quand la rue est en feu et que la justice n'existe plus. Quand ce que j'ai cru être un feu d'artifice ne m'amusait plus. C'était trop de bombes sur des édifices qui ne répondaient plus. C'était trop d'ombre dans des pays qu'on n'écoutait plus. J'ai vu le monde se déchirer pour un même dieu. Vu des nations se faire diriger comme un plateau de jeu. J'ai vu les poissons mercure et les poulets dioxines. J'ai vu trop d'explosions et des humains en vitrine. J'ai lu trop de livres pour qu'on me dise ce que je dois faire. J'ai vécu tout en live, même les mensonges contre mes frères. J'ai vu vos plans d'action, vos guerres sont des violations. J'ai su pour les avions, il faut prévoir une révision. Parce que je compte aller beaucoup plus loin. Et crois-moi bien que ce monde l'entendra bien. Car quand la population crie sa rage, le monde tourne une page. Je sais que je fais peur car de la cendre naîtra un monde meilleur. Il est temps de comprendre qu'on se fout de votre gueule. Que votre liberté peut se vendre pour que vous soyez seuls. Vous êtes tous manipulés, vous la société, vous êtes tous des esclaves. Le monde est votre enclave, il est temps d'arrêter les prières et de voir où est la lumière. Il est temps pour vous mes frères de comprendre qu'on peut être fier. Il est temps de vous réveiller, il est temps pour s'évader. Il est temps pour vous de changer, il est temps d'être l'humanité. Bei unseren Vorbereitungstreffen, Bernhard, da hast du ja ein interessantes, ich möchte mal sagen, ein politologisches Thema angesprochen. Und das hat mich auch berührt, da war ich so gleich ganz Ohr, weil ich im Laufe meines politischen Engagements an den verschiedensten Stellen auf ähnliche Situationen gestoßen bin. Du hast das zunächst mal als Dilemma beschrieben. Vielleicht magst du mal das beschreiben, dieses Dilemma. Ja, das ist gar nicht so einfach. Das ist so ein Gefühl, das kam bei mir dann so im Laufe dieses Kongresses auf. Ich habe darüber nachgedacht, was das Grundeinkommen eigentlich mir bedeutet und so im regionalen Bereich, also in München, wie schaut Grundeinkommen aus, wie fühlt sich das an und wie spreche ich mit anderen Leuten darüber? Also es ist für mich auch etwas, was einen Charme hat, so eine Lösung für eine, ja, ich will nicht sagen eine einfache Lösung für die Welt, aber es hat irgendwie so etwas in der Welt was Klärendes, also wo ich mir sagen kann, ja, okay, wenn die Welt so ist, dann gibt es aber noch diese Idee des Grundeinkommens, die irgendwie das Leben, Zusammenleben menschlicher macht. Ja, und dann kommt da dieser Brüsseler Apparat, ja, wo jetzt das Angebot gibt, dass wir uns da auch in gewisser Weise Gehör verschaffen können und eigentlich auch so dieses Wissen, wenn es vorangehen soll, dann gehört das auch mit dazu. Ja, ob man sich da in gewisser Weise Bürokratie und dieses ganze Spiel einlassen muss und ob da nicht so dieser ich nenne es jetzt nochmal, der Charme des Grundeinkommens verloren geht. Auf diesem Weg. Mhm. Auf diesem Weg von des Grundeinkommens nach Brüssel. Ich glaube, du hast es deswegen Dilemma genannt, weil du so ein bisschen dich fragtest, ob es vielleicht nicht zu vermeiden ist, dass man dann eben sozusagen Organe ausbildet, die Grundeinkommensbewegung, die dann eben Vertreter haben, die sie dann nach Brüssel entsenden oder die dann für Deutschland sprechen oder sowas, glaube ich auch, oder? Ja, das ist jetzt genau der Punkt auch, wo ich sage, das hat alles seine Berechtigung. Also wir haben diese regionalen, vor Ort, die lokalen Grundeinkommensinitiativen, die aber sich so kein Gehör verschaffen können in Brüssel. Deswegen braucht es dann auch schon noch etwas, eine Organisation, bei uns in Deutschland halt jetzt gerade das Netzwerk Grundeinkommen, die diese Vorarbeiten dann machen. Also in München trittst du auf die Straße als Bürger. Und da trittst du als Individuum in Aktion und vermittelst dich. Das kannst du dann in Brüssel nicht mehr. Dort wirst du dann vertreten. Und dort sind es dann eher Politiker oder Funktionäre. Also da nehmen Rollen die Dinge wahr. Und nicht mehr der Bürger dann in dem Sinne, im Direkten, der Betroffenheit, der das direkt ausdrücken kann. Das ist natürlich ein ganz anderes Klima, ganz andere Atmosphäre dann. Das ist eigentlich so diese repräsentative Demokratie, das ist ja schon in Ordnung, aber irgendwie gerade das Thema Grundeinkommen, was ja eigentlich vieles an Macht in Frage stellt, was ja jetzt gerade diese Partizipation des Einzelnen so in den Mittelpunkt setzt, dass was Machtanhäufungen insofern ankratzt, weil man sagt, jeder Mensch ist sein, jetzt hätte ich fast gesagt, sein eigener König. Nein, jeder dein Mensch. Künstler vielleicht lieber. Sein eigener Künstler. Ja. Und ja, da ist halt wirklich eine Schwierigkeit da, wie viel kann ich abgeben von meinem Individuellen in der Grundeinkommensinitiative. In deinem persönlichen Handeln ist ja viel Verbundenheit und auch Betroffenheit ja auch, also Mitempfinden mit anderen, mit konkreten Menschen, denen du begegnest, dann vorhanden. Und das ist natürlich viel, viel schwieriger dann aufrechtzuerhalten in so einem europäischen Apparat. Das geht ja sehr stark eigentlich dann, dass man wirklich eine Empathie dann trotzdem zu den Menschen haben soll. Das ist ja die große Herausforderung, dann Millionen von Menschen zu repräsentieren. Wobei ich irgendwie denke, wir müssen ja jetzt leider mit diesem spannenden Thema bald schon wieder aufhören. Es ist so grundlegend, aber ich denke, es ist auch eine Frage der Übung, dass wir üben können, zusammen eine Kultur zu entwickeln, wo wir sowohl in größerem wie in kleinerem Maßstab und jeder sowohl in größerem wie in kleinerem Maßstab tätig sind, ohne die Verbindung zu uns selber aufzugeben. Weil letztlich kommt mir das Zentrale vor. Also bleibe ich bei mir und damit auch bei den anderen? Genau. Oder verliere ich mich an Rollen? Ja. Und also das ist halt auch wirklich eine Herausforderung, die sich in diesen Zeiten stellt. Also ich muss sagen, im Kontext der Grünen habe ich Ähnliches erlebt und auch manche Niederlagen erlebt, wo man dann aber mit der Zeit sieht, wie sie sich auswirken und dass wirklich emanzipatorische Gehalte verloren gehen. Jetzt kommen wir zu unserer nächsten Musiksendung und der Titel heißt I Don't Care. Und der Interpretin I14IC. Tipps und Termine, bitte Zettel und Stift, den haben Sie natürlich schon parat liegen, weil Sie wissen, dass das jetzt kommt. Das ist als erstes das 47. BGE-Café am Samstag, den 7. Juni von 13 bis 15 Uhr in der Bio-Brotbar Müllerstraße 46. Die Grundeinkommensinitiative Paradigmenwandel trifft sich zweimal im nächsten Monat. Und das erste Mal sind wir nicht an gewohnter Stelle, sondern wir sind eingeladen worden von der Partei Die Violetten. Die wollten gerne etwas von uns über das BGE erfahren und wir werden dort wahrscheinlich als gesamte Gruppe dann dazu berichten und uns austauschen. Der Ort ist das Movimento in der Neuhauser Straße 15. So, wie findet man das? Indem man sich mit dem Rücken zur Michaeliskirche stellt und genau gegenüber gibt es eine sogenannte Kultpassage. Das sind einfach Einkaufspassagen, da gehen Sie durch. Und dann gibt es auf der rechten Seite einen verglasten Hauseingang und der 5. Stock wird mit dem Lift erreicht und dort ist das Movimento. Das ist am 4. Juni um 20 Uhr bis 22 Uhr. Das zweite Treffen ist am 18. Juni dann wieder an bekannter Stelle in der Nikolaistraße 17 um 19.30 Uhr am 18. Juni und wir werden über Kritik am Grundeinkommen sprechen sowie einen Auszug aus einem Buch von Peter Selk hören und besprechen. Die Gruppe BGE4U trifft sich am Donnerstag, den 19. Juni von 19.30 Uhr bis 22 Uhr im Eine-Welthaus wie üblich, Schwanthaler Straße 80, Rückgebäude im 2. Stock. Weitere Hinweise und Informationen sowie diese und vergangene Sendungen zum Nachhören finden Sie auch auf unserer Homepage und wie üblich www.grundeinkommen-muenchen.de. Die Musik. Was habe ich jetzt gesagt? Ja, genau. Unsere Musik hat einen Interpreten mit dem wunderschönen Namen Loyomi. Und der Titel ist Natural oder Natural, wie Sie wollen. Ja, Sie hörten eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Heute im Studio hatten wir unseren Gast Bernhard Meisel. Ja, das hat mich gefreut. Und wir haben uns auch sehr gefreut über den tollen Bericht. Und die Redaktion und im Studio waren des Weiteren Sabine Heißner, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. Und in der Technik begleitete uns Günther Bauer. Die Wiederholung der Sendung auf DAB Plus können Sie bei LoRa am kommenden Mittwoch, den 4. Juni um 9 Uhr bis 10 Uhr hören. Der nächste Termin unserer Sendung, einer frischen Sendung, wird der 25. Juni sein, wie gewohnt von 19 bis 20 Uhr. Und jetzt hören Sie auf LoRa München ab 20 Uhr eine Sendung des Bündnis gegen Krieg und Rassismus. Herzlichen Dank für Ihr Zuhören. Einen schönen Abend. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss.